Wie können wir für die Ehre Gottes sorgen? Wir können für die Ehre Gottes sorgen mit Gebet, mit gutem Beispiel und indem wir all unsere Gedanken, Wünsche und Werke auf ihn richten. Ja, indem wir eben unser Leben mehr und mehr auf Gott hinordnen. Das erste ist das Gebet, das direkt mit Gott zu tun hat, seine Pflicht ist, Gott gegenüber. Gutes Beispiel, nicht für den lieben Gott, der braucht kein gutes Beispiel, nur für den Nächsten. Und indem wir alle unsere Gedanken, Wünsche und Werke auf ihn richten. Das ist natürlich die Sünde ausschließt.